D-Radio Wissen. Schaum oder Hase? Früher, da hieß die App, die wir euch jetzt vorstellen wollen, Mutter. Sie kam montagmorgens ins Zimmer rein und machte das hier. Morgen! Mutter heißt jetzt Wakey und ist das häufigste eingetippte Suchwort des Wochenendes im englischen App Store. War Wakey ganz vorne mit dabei. Wakey ist eine neue iOS-App für alle, die das nervige Weckerklingeln am Morgen nicht mehr mögen und die jetzt auch irgendwie den Rollladen nicht mehr hochziehen wollen. Darüber sprechen wir mit Martina Schulte, Netzautorin, heute bei uns. Du hast diese App? Hast dich also mit dieser auch wecken lassen heute? Wie war's? Ja, ich habe die App gestern installiert und war dann eigentlich total enttäuscht, weil ich konnte mich gar nicht wecken lassen, weil nämlich das Wakey-Team, diese Schlafmützen, weil die immer noch damit beschäftigt sind, die verschiedenen nicht-englischsprachigen Länder freizuschalten. Mhm. Bisher läuft die App nämlich nur in USA, Kanada, Singapur, Hongkong und Irland. Sie hat 1,5 Millionen Teilnehmer in 80 verschiedenen Ländern und ausgedacht hat sich das Ganze der armenische Entwickler Hrachik Adjamian. Er ist auf die Idee gekommen, weil er selber jemand ist, der nicht aus dem Bett kommt, und er hat an sich beobachtet, dass man einen echten Menschen eben nicht so leicht auf Snooze stellen kann wie einen Wecker. Er sagt, eine Minute mit einem Fremden am Ohr und du bist halt sofort wach, vor allen Dingen, wenn der dir auch noch irgendwie morgens als erstes gleich mal ein paar Fragen stellt, so nach dem Sinn des Lebens oder so. Man versucht dann halt eben freundlich und höflich zu sein, also all das, was man zu seinem Wecker oder auch zu seiner Mutter früher eben nicht war. Bevor du mir erklärst, wie es funktioniert, hören wir mal ganz kurz in Wakey rein. Are you awake now? Hello, what is your name? Oh, my name's Lauren, what's your name? Aha, wildfremde Menschen telefonieren also plötzlich miteinander. Wie funktioniert's, Martina? Also die Installation ist eigentlich ganz einfach. Man gibt der App seine Nummer, Namen, Alter, Geschlecht. Und wenn man sich dann einloggt, kann man sagen, ob man geweckt werden will oder jemanden aufwecken will. Also ob man ein Sleepy ist oder ein Wakey. Und für so ein Wake-up-Gespräch hast du dann 60 Sekunden Zeit. Deine Telefonnummer wird dabei dem anderen nicht angezeigt. Der Service bleibt anonym, eben auch aus Sicherheitsgründen. Und man spricht halt seinen Aufweckprinzen nach dem Wake-up-Call nie wieder. Die App versucht nämlich immer, jeweils Männer und Frauen zusammenzubringen, weil die Macher die Theorie haben, dass das eine freundlichere Aufweck-Atmosphäre schafft, also dass du halt zu einer Frau weniger unhöflich wärst als zu irgendeinem Dude, der dich dann morgens... Ach, aber diese Leute sind dann weg. Also wenn ich die einmal gehört habe, dann morgens, dann ist der Kontakt auch irgendwie verflossen. Ja. Wie eine Seifenblase eigentlich, genau, die uns da weckt. Was ist, wenn Wakey mal verpennt? Dann übernimmt ein Roboter den Wake-up-Call-Job und du kannst auch, wenn du einen echten Menschen am Telefon hast, kannst du den danach auch bewerten, natürlich. Damit wollen die Macher verhindern, dass zu viele Stalker unterwegs sind. Angeblich, sagen die Entwickler, seien sie aber sehr gut darin, die rauszufiltern. Die App hat auf jeden Fall im App Store total viele 5-Sterne-Bewertungen bekommen. Bassel sagt, es sei the most awkward and effective way to wake up. Es gibt sie jetzt für iOS und seit ein paar Monaten auch für Android. Mhm. Und im Netz kursieren jetzt schon die ersten Videos, wo Leute andere mit Wakey wecken, und da hören wir mal rein. Wake up, Wakey, Wakey, it is the time that you have set for you to wake up. So geht's dann morgens. So möchtest du doch geweckt werden hier. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich die App Wakey bei mir auf dem Smartphone installieren will. I can't wait. Ja, natürlich. Also von dir geweckt zu werden ist ja auch völlig okay. Also das könnte theoretisch passieren, dass, wenn ich sie installiere. Martina Schulte mit einem neuen Kickstarter-Projekt von sich selbst. Wakey heißt die App. Danke fürs Aufklären. D-Radio Wissen. Schaum oder Hase?